Ich schau in deine roten Augen, mein Bild verschwimmt dahin. Und ich muss mich dafür schämen, wie oft ich dich zum Weinen bring. Ich treib im Sog meiner Gefühle, wie hältst du es mit mir nur aus? Ich bin ein Mann der vielen Tiefen, du holst mich immer wieder raus. Ich bin ein Teil von deiner Welt. Doch ich fühl mich nicht der Sklave. Darf ich dein Retter sein, dein Held? Ich bin nicht immer gut zu handeln, doch ich verspreche dir, mein Kind. Aus unserer Liebe blüht das Leben, dass wir ewig aneinander sind.